Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13. Bedient euch der ganzen Waffen. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Gott segne dieses Wort. Gottes Rüstung. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers aus dem Epheserbrief, lernen wir mehr über Gottes Rüstung. Und wir brauchen die ganze Waffenrüstung hier, wie Paulus schreibt, eben mit Gottes Hilfe dem Bösen widerstehen zu können. Jemand, der sagt, es gibt den Satan nicht, es gibt den Teufel nicht oder Engel existieren nicht oder irgendwie sowas. Wer auch immer das sagt, hat schon verloren, hat diesen Kampf schon verloren und ist dem Bösen ausgeliefert, hilflos. Und wir als Christen haben eben hier den Vorteil und die Möglichkeit zu verstehen, dass unser Herr Jesus Christus uns seine Rüstung, also Gottes Rüstung, gegeben hat. Ja? Und deswegen eben die Aufforderung hier, dass wir uns eben die ganze Waffenrüstung Gottes bedienen sollen. Ja? Denn nur durch Christus und mit Christus Hilfe, mit Gottes Hilfe, können wir dem Bösen widerstehen. In eigener Kraft können wir das nicht. Leider gibt es, wie gesagt, viele Menschen, die das denken, dass sie das können, aber das ist falsch. Es geht ohne Christus, geht es nicht. Und die Teile Gottes Rüstung, da lade ich euch ein. Lest mal selber durch. Im Epheserbrief Kapitel 6, 13, Vers 13 und weiter bis 18, was denn die Teile sind. Hier sind eben die Teile der Rüstung beschrieben, so als Sinnbild, als Beispiel, wie ein römischer Legionär, römischer Soldat zu der Zeit, wo Paulus schreibt, nutzt er das als Sinnbild, um zu verstehen, dass die einzelnen Teile Gottes Rüstung so eine Analogie sind zu Gottes Rüstung, ja. Und zwei, ich nenne nur mal zwei hier, wichtige sind zum einen Gottes Wort, das ist die Bibel, ja. Deswegen sind wir in der Bibel tagtäglich, ja. Und um zu verstehen, was richtig ist und was falsch ist und um Gut und Böse zu unterscheiden, ja, da hilft unser tagtägliches, die Zeit, die wir verbringen in der Bibel, helfen uns. Und auch der Heilige Geist ist auch ein anderer Teil. Der Heilige Geist hilft uns eben auch zu verstehen, ja, was wir nun tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und eben, dass wir eben auch dem Bösen widerstehen können. Ja, das ist also auch Teil, des Ganzen. Also lest das mal alles selber durch, da gibt es noch mehr Teile. Und wichtig ist zu verstehen, dass alle Teile, dass wir tagtäglich alle Teile dieser Rüstung aneignen müssen, ja, jeden Tag. Und dass es, wie gesagt, wenn ein Teil fehlt, dass wir dann dem Bösen ausgesetzt sind, ja. Also das ganze Epheserbrief hat mit dieser ganzen spirituellen Natur zu tun und dass wir eben doch mit dem vom Bösen umgeben sind, aber vor allem eben das Böse, welches die Herzen der Menschen erhärtet und so, dass es eben letztendlich nicht Menschen sind, sondern ist der Satan, der Teufel, der die Herzen der Menschen erhärtet hat Das liest ihr nochmal in Vers Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 12, dass Menschen nicht unsere Feinde sind, sondern der Feind ist unser Feind und das ist der Teufel. Der Teufel ist unser Feind. Ja, also lest das mal alles durch und legt die ganze Rüstung an, tagtäglich wieder aufs Neue. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst zu verstehen, wie wichtig es ist, jedes Teil deiner gottgegebenen Rüstung anzulegen. Und dass du uns hilfst, tagtäglich uns zu schützen. Aber das müssen wir schon tun, dass wir uns dir unterordnen, unserem Herrn Jesus Christus, und du uns hilfst, tagtäglich wieder aufs Neue, und uns zeigst, was denn nun der richtige und rechte Weg ist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.